¿qué tal? Wie geht es euch? Hallo zusammen, mein Name ist Mercedes Herrada und ich heiße euch herzlich willkommen zum Mixtape. Dem Mixtape 51, der ersten Sendung dieser neuen sechsten Staffel eurer Punk-, Rock- und Metal-Sendung. Eine Stunde Sendung alle vier Wochen, die ihr nach der Ausstrahlung auf mixtaperadio.online finden könnt. Heute, aufgrund der vielen Einsendungen, liegt der Schwerpunkt auf Rock und Metal mit vielen neuen Tracks und, wie ich es liebe, einige großen Klassikern. Begleitet mich für diese Stunde hier auf OS Radio 104,8 und lasst uns großartige Bands genießen. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid. Wir starten mit der spanischen Band aus Granada namens Zanarkand. Sie sind zurück mit einer neuen Single und einem Video. Die Band wurde 2005 gegründet und veröffentlichte ihr Demo La Batalla Final, gefolgt von ihrem Album Más Allá im Jahr 2009 und Resurgir im Jahr 2016. Vor ihrer Auflösung im Jahr 2018 teilten sie die Bühne mit Bands wie Saratoga, Obus oder Tierra Santa, ganz große Bands aus Spanien unter anderem. Dieses Jahr sind sie mit einer neuen Besetzung zurückgekehrt und diese Single, die wir jetzt hören werden, heißt Seis Almas. We'll be right back. siempre se está bien. Oh, der erste Klassiker des heutigen Tages, Blind Guardian mit Banished from Sanctuary, ein Song aus ihrem zweiten Studioalbum Follow the Blind, das dieses Jahr 35 Jahre alt geworden ist. Weiter geht es mit der schwedischen Rockband Eclipse. Ihr neues Single und das dazugehörige Video Still My Hero veröffentlicht haben. Der Track stammt aus ihrem heiß erwarteten neuen Studioalbum Megalomanium 2, das am 20. September über Frontiers Music erscheinen wird. Am 19. September starten sie ihre Tour in Deutschland. Oh, Haben wir gerade Jewel Throne mit The Graveyard of Dreams gehört. Sie werden ihr Debütalbum Blood Vultures am 18. Oktober über Inverse Records veröffentlichen. Jetzt hören wir Breed mit dem Song In Your Face. Sie sind eine der 11 Bands, die am 3. Oktober beim Ozfest auf der Bühne im Hyde Park in Osnabrück spielen werden. Alle Informationen dazu findet ihr nach der Sendung auf der Webseite mixtaperadio.online. Hören wir rein. We'll be right back.

echte Klassiker, gecovert von dem großen Johnny B. Goode von Chuck Berry aus dem Jahr 1958, interpretiert von Judas Priest. Diese großartige Version findet sich auf dem Album Ram It Down von 1988. Danach haben wir hier bei Mixtape etwas ganz Neues gehört, das uns dank Wormhole Death Records erreicht hat. Bless the Death mit ihren neuesten Singles Slip Away aus ihrem Album We Create This. Weiter geht es mit Dr. Feelgood. So klangen Motley Crue live auf ihrer Welttournee von 1989-1990. Sie promoten derzeit eine sehr interessante und umfassende Deluxe Edition, die bereits auf ihrer offiziellen Website vorbestellt werden kann. Zur Feier des 35. Jubiläums ihres großartigen Albums Dr. Feelgood. Diese Sonderedition wird am 22. November erhältlich sein. Jetzt hören wir den damaligen Live-Auftritt. Gleich danach aus Spanien, Aria Inferno mit Ich Significanz. And I turn into evening. Does dead on the left. Chrissy Leaks gehört. Am 2. September haben sie ihr neues Single Call of the Wild über Frontiers Music veröffentlicht. Der Song wird von einem inoffiziellen Musikvideo begleitet, das mit Clips aus dem klassischen Horror-Comedian-Vampir-Film The Lost Boys von 87 erstellt wurde. Mit diesem Running Wild von Airborne verabschiede ich mich von einer Stunde Mixtape. Vielen, vielen lieben Dank vom Herzen fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Sendung gefallen und du bist in 4 Wochen wieder dabei. Wenn es dir gefallen hat, hilf mir gerne, sie zu teilen, indem du die Website mixtaperadio.online oder die sozialen Netzwerke der Sendung besuchst, Facebook, Instagram und überall. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es gibt viele andere Plattformen. Auf jeden Fall, die alle findest du auf der Homepage. Nach der Sendung findest du Informationen, wie gesagt, zur Sendung, die Playlist und Links auf der Website mixtaperadio.online. Ich verabschiede mich mit Musik von den deutschen Bonsai Kitten. In der letzten Staffel haben wir bereits den ersten Vorgeschmack auf ihr Album Let It Burn gehört, das nun veröffentlicht wurde. Ich lasse euch mit ihrem Song I Love That You Hate Me eine herzliche Umarmung von Mercedes Herrada. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mixtape.